All dies sah ich nur undeutlich und mit großer Mühe, denn während des Schlafs hatte sich meine Situation sehr verändert. Ich lag jetzt auf dem Rücken, lang ausgestreckt, auf einer Art niedrigem Holzgestell, mit einem langen Riemen, der einem Sattelgurt ähnelte, war ich darauf festgebunden. Er schlang sich in vielen Windungen mir um Glieder und Leib, nur den Kopf und meinen linken Arm ließ er so weit frei, dass ich unter großer Anstrengung Nahrung aus einer irdenen Schüssel zu mir nehmen konnte, die neben mir auf dem Boden stand. Zu meinem Entsetzen sah ich, dass man den Krug fortgenommen hatte. Zu meinem Entsetzen sage ich, denn unerträglicher Durst verzehrte mich. Diesen Durst anzuregen, schien offenbar die Absicht meiner Peiniger zu sein, denn das Essen in dem Napfe bestand aus scharf gewürztem Fleisch. Ich hob den Blick und musterte nun die Decke meines Gefängnisses. Sie war etwa 30 oder 40 Fuß hoch über mir und ganz so beschaffen wie die Seitenwände. Auf einer ihrer Platten fesselte eine sehr seltsame Figur meine ganze Aufmerksamkeit. Es war die gemalte Gestalt der Zeit, wie sie gewöhnlich dargestellt wird, nur, dass sie anstelle der Sense etwas hielt, das auf den ersten flüchtigen Blick mir die Abbildung eines gewaltigen Pendels dünkte, wie man es an alten Uhren findet. Doch hatte dieses Gerät etwas an sich, das mich veranlasste, es genauer zu betrachten. Während ich geradezu hinaufstarrte, denn es befand sich genau über mir, kam es mir vor, ich sähe es in Bewegung. Einen Augenblick später bestätigte sich diese Einbildung. Kurz und natürlich langsam schwang es hin und her. Ein paar Minuten beobachtete ich es, ein wenig ängstlich, doch mehr noch erstaunt. Schließlich aber ward ich es müde, dem einförmigen Pendeln zuzusehen, und ich wandte den Blick den anderen Gegenständen in der Zelle zu. Ein schwaches Geräusch ließ mich aufmerken, und als ich auf den Boden schaute, sah ich mehrere riesengroße Ratten darüber hinhuschen. Sie waren aus dem Brunnenloch gekommen, welches rechter Hand gerade in meinem Blickfeld lag. Selbst jetzt, da ich hinschaute, drängten sie, vom Geruch des Fleisches angelockt, in Scharen herauf, eilig mit gierigen Blicken. Es bedurfte vieler Mühe und Aufmerksamkeit, sie davon zu verscheuchen. Eine halbe Stunde, vielleicht gar eine ganze Stunde mochte vergangen sein, war doch mein Zeitempfinden nur noch unvollkommen, bis ich wieder den Blick nach oben richtete. Was ich nun sah, verwirrte und bestürzte mich. Das Pendel schwang um nahezu ein Yard weiter aus. Infolgedessen hatte nun natürlich auch seine Geschwindigkeit beträchtlich zugenommen. Doch was mich am meisten beunruhigte, war das unbestimmte Gefühl, es habe sich merklich gesenkt. Ich sah nun, mit welchem Entsetzen bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung, dass sein unteres Ende die Form einer glitzernden, stählernen Mondsichel hatte, die von Horn zu Horn wohl ein Fuß in der Länge maß, die Hörner zeigten nach oben und der untere Bogenrand war offenbar so scharf wie die Schneide eines Rasiermessers. Wie ein Rasiermesser auch schien es massiv und schwer zu sein, lief die Schneide doch nach oben zu sich verbreiternd in einer festen, starken Oberkante aus. Es hing an einer schweren Bronzestange und das Ganze zischte, als es durch die Luft schwang. Ich konnte nicht länger mehr zweifeln, welches Los mir das Foltergenie der Mönche bestimmt hatte. Dass ich um die Grube wusste, hatten die Schergen der Inquisition inzwischen gemerkt, jene Grube, deren Gräuel man einem so unbotmäßigen Ketzer wie mir bestimmt hatte, jene Grube, Sinnbild der Hölle, die dem Gerücht nach als die schlimmste all ihrer Strafen galt. Dem Sturz in diese Grube war ich nur durch bloßen Zufall entgangen, und ich wusste, dass Überraschung bzw. listige Lockung in die Folterfalle ein wichtiges Moment all dieser greulich-grotesken Kerkertode bildete. Da ich also nicht hinabgestürzt war, gehörte es nun mitnichten zu dem teuflischen Plane, mich in den Abgrund hineinzustoßen. Und so, eine Alternative gab es nicht, erwartete mich denn ein anderer und milderer Tod. Milder. Fast musste ich lächeln in all meiner Qual, wenn ich solchen Ausdruck in solchem Gebrauche bedachte. Was nützt es, von den langen, langen Stunden eines grausigeren denn Todesgrauens zu sagen, in denen ich die immer schneller schwirrenden Schwingungen des Stahls zählte, Zoll um Zoll, Strich um Strich, nur merklich in Abständen, die wie Ewigkeiten anmuteten, senkte er sich tiefer und immer tiefer. Tage vergingen, viele Tage mochten gar vergangen sein, ehe er so dicht über mir schwang, dass er mich mit seinem beißenden Atem umfächelte. Der Geruch des scharfen Stahls drang mir in die Nase. Ich betete, ich quälte den Himmel mit meinem Gebet, das Pendel möge doch schneller herabsinken. Wilder Wahnsinn packte mich, und mit aller Kraft versuchte ich, mich aufzubäumen, dem Streich des grässlichen Krummsäbels entgegen. Und dann ward ich plötzlich ruhig, lag da und lächelte dem glitzernden Tode zu wie ein Kind einem seltenen Spielzeug. Ein weiteres Mal verfiel ich in tiefe Bewusstlosigkeit. Sie währte nur kurz, denn als ich wieder ins Leben zurückglitt, hatte sich das Pendel nicht merklich weiter gesenkt. Doch mochte sie ebenso gut auch lange gedauert haben, denn ich wusste ja, da waren Teufel, die meine Ohnmacht bemerkt und die Schwingung ganz nach Belieben angehalten haben konnten. Auch fühlte ich mich, da ich wieder zu mir gekommen, sehr, unsäglich, schwach und elend, wie durch lange Entkräftung ausgezehrt. Selbst unter den Qualen jenes Augenblicks verlangte die menschliche Natur nach Nahrung. Mühsam und unter Schmerzen streckte ich meinen linken Arm so weit aus, wie es die Fesseln zuließen, und nahm mir den kleinen Rest, den mir die Ratten übrig gelassen. Als ich mir einen Bissen davon zwischen die Lippen schob, fuhr mir, noch unausgegoren, ein halbfertiger Gedanke der Freude, der Hoffnung durch den Sinn. Doch wie kam ich dazu, an Hoffnung zu denken? Es war, wie gesagt, ein halbfertiger Gedanke. Der Mensch hat deren viele, ohne dass sie je vollendet würden. Ich spürte, er verhieß Freude, Hoffnung, doch spürte ich auch, dass er vergangen war, noch ehe er Gestalt gewonnen. Vergebens bemühte ich mich, ihn zu vollenden, ihn wiederzufinden. Das lange Leiden hatte alle Geisteskräfte, über die ich gewöhnlich gebot, nahezu zerstört. Schwachsinnig war ich. Ein Idiot. Das Pendel schwang im rechten Winkel zu meiner Körperlänge. Ich sah, die Sichel, so war es bestimmt, sollte mich in der Herzgegend treffen. Sie würde den Serge meines Kittels zertrennen, sie würde zurückschwingen und ihr Werk wiederholen. Wieder, immer wieder. Trotz ihres ungeheuer weit ausgreifenden Schwunges, etwa 30 Fuß oder mehr, und der zischenden Wucht, mit der sie herabkam und die ausgereicht hätte, selbst diese Eisenwände zu zerschneiden, wäre doch das Aufschlitzen meines Kittels alles, was sie mehrere Minuten lang vollbringen würde. Und bei diesem Gedanken hielt ich inne. Ich wagte nicht, darüber hinaus zu denken. So hartnäckig, so ganz und gar verbohrte ich mich darein, als könnte ich vermittels solchen Beharrens den Stahl hier aufhalten, dass er nicht tiefer sinke. Ich zwang mich, mir vorzustellen, wie es wohl klingen mochte, wenn die Sichel über mein Gewand dahinfuhr, welch eigentümliches Erschauern die Reibung von Stoff in den Nerven auslöse. Auf all diese Nichtigkeiten war mein Sinnen gerichtet, bis ich aufs Äußerste nervös geworden. Herab, kam es gekrochen, unablässig herab. Ich fand wahnsinniges Vergnügen daran, die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung mit der seitwärtigen zu vergleichen, nach rechts, nach links, hin und her. Mit dem schrillenden Schrei einer verdammten Seele hin zu meinem Herzen, mit dem heimlichen Schleichen des Tigers. Ich lachte und heulte abwechselnd, je nachdem die eine oder die andere Vorstellung die Oberhand gewann. Herab, stetig, unbarmherzig, herab. Schon schwang es 3 Zoll nur über meiner Brust. Ich mühte mich aufs Heftigste, ja, verzweifelt meinen linken Arm zu befreien. Dieser war frei nur vom Ellbogen bis zur Hand. Letztere konnte ich von der Schüssel neben mir bis zum Munde führen. Mit vieler Mühe, doch weiter nicht. Hätte ich es vermocht, die Fesseln über dem Ellbogen zu sprengen, so hätte ich das Pendel gepackt und anzuhalten versucht. Doch ebenso gut hätte ich wohl versuchen können, eine Lawine aufzuhalten. Herab, unaufhörlich noch, unentrinnbar noch, herab. Bei jeder Schwingung rang ich nach Luft und bäumte mich auf. Bei jedem Schwunge zuckte ich krampfhaft zusammen. Meine Augen folgten den schwirrenden Ausholbewegungen mit der Gier sinnlosester Verzweiflung. Sie schlossen sich im Krampfe, so wie es herabkam, obgleich der Tod eine, oh wie unsägliche, Erlösung gewesen wäre. Dennoch bebte jeder Nerv in mir bei dem Gedanken, wie schon durch ein leichtes Sinken der Vorrichtung diese scharfe, glänzende Axt auf meine Brust herabsausen würde. Hoffnung war es, welche die Nerven erzittern, den Leib erschaudern ließ. Hoffnung war es, jene Hoffnung, die noch über die Folter triumphiert, die selbst den zum Tode Verurteilten noch in den Kerkern der Inquisition zuflüstert. Ich sah, dass wohl 10 oder 12 Schwingungen den Stahl nun tatsächlich mit meinem Kittel in Berührung bringen würden, und mit dieser Beobachtung kam plötzlich die ganze gespannte, gefasste Ruhe der Verzweiflung über meinen Geist. Zum ersten Male seit vielen Stunden, vielleicht seit Tagen, dachte ich. Da fiel mir jetzt denn auf, dass das Band oder der Gurt, womit ich gefesselt, aus einem Stück bestand. Ich war mit keinem anderen Strick gebunden. Der erste Streich der rasiermesserscharfen Sichel quer über irgendeinen Teil der Fessel würde diese so durchtrennen, dass ich sie mit meiner linken Hand von meinem Leibe losbinden könnte. Doch wie furchtbar wäre in solchem Falle die Nähe des Stahls, wie tödlich würde schon die geringste Zuckung wirken. War es überdies wahrscheinlich, dass die Büttel meiner Peiniger diese Möglichkeit nicht vorausgesehen und dagegen Vorsorge getroffen haben sollten, war es anzunehmen, dass die Fessel meine Brust auch in der Bahn des Pendels umschlang, voller Angst, meine schwache und, wie es schien, letzte Hoffnung vereitelt zu finden, hob ich so weit den Kopf, dass ich meine Brust deutlich zu übersehen vermochte. Der Gurt schlang sich allenthalben mir dicht um Glieder und Leib, überall, nur dort nicht, wo die todbringende Sichel ihren Weg nahm. Kaum hatte ich den Kopf in die ursprüngliche Lage zurücksinken lassen, da fuhr mir plötzlich etwas durch den Sinn, das ich nicht besser zu beschreiben vermag, denn die noch nicht Gestalt gewordene Hälfte jener rettenden Idee, von der ich weiter oben gesprochen und die mir nur halb und verschwommen vorgeschwebt hatte, als ich an meine brennenden Lippen die Nahrung hielt. Nun war mir der ganze Gedanke gegenwärtig, schwach zwar, kaum vernünftig klar, kaum definitiv, dennoch aber in Gänze. Sogleich ging ich mit der energischen Kraft der Verzweiflung an den Versuch, ihn auszuführen. Seit vielen Stunden wimmelte die unmittelbare Umgebung des niedrigen Gestells, auf dem ich lag, buchstäblich von Ratten. Wild waren sie, dreist, heißhungrig, Ihre roten Augen funkelten mich an, als lauerten sie nur darauf, dass ich mich nicht mehr rege, um über mich, ihre Beute, herzufallen. An welche Nahrung, dachte ich, mögen sie wohl in dem Brunnenloche gewöhnt sein. Trotz aller meiner Anstrengungen, sie daran zu hindern, hatten sie den ganzen Inhalt des Napfes bis auf einen kleinen Rest verschlungen. Ich war darauf verfallen, beständig die Hand über der Schüssel hin und her zu schwenken, doch schließlich hatte die unbewusste Einförmigkeit der Bewegung dieser die Wirkung genommen. In seiner Gefräßigkeit schlug das Rattengezücht mir des Öfteren seine scharfen Zähne in meine Finger. Mit den Überresten der öligten, scharf gewürzten Fleischspeise rieb ich nun gründlich das mich fesselnde Band überall ein, wo immer ich es nur erreichen konnte. Dann hob ich die Hand vom Boden und lag atemlos still da. Zunächst waren die gierigen Tiere verstört und erschrocken über die Veränderung, dass ich nun nichts mehr regte. Aufgeregt wichen sie zurück. Viele suchten das Brunnenloch auf, doch das währte nur einen Augenblick. Ich hatte nicht umsonst mit ihrer Gefräßigkeit gerechnet. Als sie merkten, dass ich reglos blieb, sprangen ein oder zwei der Dreistesten auf das Gestell und schnupperten an dem Gurt. Dies schien das Signal zum allgemeinen Angriff. In hellen Scharen stürzten sie vom Wasserloch herbei. Sie klammerten sich ans Holz, sie rannten darüber hin und sprangen zu Hunderten auf mich. Die gemessene Bewegung des Pendels störte sie nicht im geringsten. Sie wichen seinen Schlägen aus und fielen gierig über die eingeschmierten Fesseln her. Sie drangen auf mich ein. Sie wimmelten über mich hin in immer größeren Haufen. Sie wanden sich auf meiner Kehle. Ihre kalten Lippen suchten die meinen. Ich war halb erstickt unter ihrem geballten Druck. Ein Ekel, für den die Welt keinen Namen kennt, wollte schier überquellen in mir, und mein Herz erstarrte gleichsam unter seiner feuchtklebrigen Schwere. Nur eine Minute noch, und ich spürte es, der Kampf wäre vorbei. Recht deutlich merkte ich schon, wie die Fesseln sich lockerten. Ich wusste, dass sie an mehr denn einer Stelle bereits zernagt sein mussten. Mit übermenschlicher Entschlossenheit hielt ich still. Und meine Rechnung ging auf. Ich hatte nicht umsonst ausgeharrt. Endlich spürte ich, dass ich frei war. Der Gurt hing mir in Fetzen vom Leibe. Doch schon drängte mir der Schlag des Pendels zur Brust. Es hatte den Serge des Kittels zertrennt. Es hatte das Leinenzeug darunter durchschnitten. Zweimal noch schwang es, und ein scharfer Schmerz fuhr mir durch jeden Nerv. Doch der Augenblick des Entrinnens war gekommen. Auf ein Schwenken meiner Hand hin stürzten meine Befreier ungestüm davon. In stetiger Bewegung, vorsichtig, schaudernd und sacht, glitt ich seitwärts aus der Umschlingung der Fessel und aus der Reichweite des Krummsäbels. Für den Augenblick zumindest war ich frei. Frei und in den Klauen der Inquisition. Kaum war ich von meinem hölzernen Schreckensbett auf den Steinboden des Gefängnisses getreten, als die Bewegung der Höllenmaschine aufhörte und ich sah, wie sie von unsichtbarer Kraft durch die Decke emporgezogen ward. Dies war eine Lehre, welche ich mir verzweifelt zu Herzen nahm. Unzweifelhaft war jede meiner Bewegungen überwacht. Frei. Ich war nur dem Tode in einer Marterform entronnen, um einer anderen, schlimmer den Tod, ausgeliefert zu werden. Bei diesem Gedanken ließ ich meine Augen angstvoll über die eisernen Schranken schweifen, die mich umschlossen. Etwas Ungewöhnliches, eine Veränderung, welche ich anfangs noch gar nicht richtig zu erfassen vermochte, hatte sich offenbar in dem Raume begeben. Viele Minuten träumerischen, schauderbangen Sinnens erging ich mich vergeblich in zusammenhanglosen Mutmaßungen. Während dieser Zeit gewahrte ich zum ersten Male den Ursprung des schwefelgelben Lichts, welches die Zelle erhellte. Es drang aus einem wohl einen halben Zoll breiten Spalt, der rund um das ganze Gefängnis am Fuße der Wände verlief, wodurch diese völlig vom Boden getrennt schienen und auch waren. Ich versuchte, durch die Öffnung zu spähen, aber natürlich vergebens. Als ich mich von dem Versuche erhob, war mir schlagartig das Geheimnis der Veränderung in der Kammer klar. Ich sagte schon, dass zwar die Umrisse der Figuren an den Wänden recht deutlich waren, die Farben aber verschwommen und unbestimmt wirkten. Diese Farben leuchteten nun, und von Augenblick zu Augenblick wuchs der erschreckend grelle Glanz, welcher den gespenstischen und teuflischen Bildern ein Aussehen verlieh, das selbst stärkere Nerven denn die meinen schaudern gemacht hätte. Dämonenaugen von wilder und grässlicher Lebendigkeit starrten mich aus tausend Ecken an, wo vorher keine zu sehen gewesen waren, und schimmerten in so fahlem Scheine eines Feuers, welches für unwirklich zu halten, ich meine Fantasie nicht zu zwingen vermochte. Unwirklich! Sogar beim Atmen stieg mir ja schon der Brodem erhitzten Eisens in die Nase, erstickender Geruch durchdrang den Kerker, und mit jedem Augenblick glühten die Augen, die auf meine Qualen starrten, in hellerer Glut. Ein kräftigerer Ton von Karmesin ergoss sich über die gemalten, blutigen Gräuel. Ich keuchte, ich rang nach Luft. Kein Zweifel konnte mehr sein an der Absicht meiner Peiniger. O dieser unerbittlichsten, o dieser teuflischsten der Menschen! Ich wich vor dem glühenden Metall in die Mitte der Zelle zurück, und mitten im Bewusstsein des Feuertodes, der mir drohte, kam der Gedanke an die Kühle des Brunnens wie Balsam über meine Seele. Ich eilte an seinen tödlichen Rand, ich warf einen spähenden Blick in die Tiefe, der Schein der flammenden Decke erhellte seine innersten Winkel, doch einen wahnsinnigen Augenblick lang weigerte sich mein Geist, die Bedeutung dessen zu fassen, was ich sah. Schließlich erzwang, ja bahnte es sich gewaltsam seinen Weg in meine Seele, es brannte sich ins erschauernde Hirn. Ach, hätte ich doch nur eine Stimme, es zu sagen. O Grauen, o jeglich Grauen, nur nicht dies. Mit einem Schrei wich ich vom Rande zurück, vergrub mein Gesicht in den Händen und weinte bitterlich. Die Hitze nahm rasch zu, und schaudernd wie im Schüttelfrost sah ich noch einmal auf. Abermals war eine Veränderung in der Zelle vor sich gegangen, und nun war es offensichtlich die Form, die sich verändert hatte. Wie zuvor war es zu Anfang vergebens, dass ich zu erkennen oder begreifen suchte, was geschah. Doch nicht lange ward ich im Zweifel gelassen. Mein zweimaliges Entrinnen hatte die Rache der Inquisition noch angestachelt, und da gab es nun kein Tändeln mehr mit dem König der Schrecken. Der Raum war quadratisch gewesen. Nun sah ich, dass zwei seiner eisernen Winkel spitz geworden waren, zwei folglich stumpf. Der fürchterliche Unterschied wuchs rasch unter leisem Poltern oder Ächzen. Im nächsten Augenblick hatte das Gelass seine Form zu einem Rhombus gewandelt, doch dabei blieb es nicht. Auch hatte ich weder gehofft noch gewünscht, dass es dabei bliebe. Ich hätte die rotglühenden Wände mir um den Busen legen mögen, als Gewand des ewigen Friedens. Den Tod, sprach ich, jeden Tod, nur nicht den der Grube. Ich Narr, hätte ich nicht wissen können, dass in die Grube mich zu treiben eben der Zweck des glühenden Eisens war, konnte ich denn seiner Glut widerstehen oder selbst diesen Fall gesetzt, könnte ich dann seinem Druck standhalten? Flacher und flacher ward nun der Rhombus, mit einer Geschwindigkeit, die mir keine Zeit zum Überlegen ließ. Seine Mitte und damit natürlich seine größte Weite lag genau über dem gähnenden Schlund. Ich wich zurück, doch die sich nähernden Wände trieben mich unwiderstehlich darauf zu. Endlich fand mein versenkter und gekrümmter Leib keinen Zoll Halt mehr auf dem festen Boden des Kerkers. Ich kämpfte nicht mehr. Die Qual meiner Seele aber machte sich Luft in einem einzigen, langen, lauten, letzten Schrei der Verzweiflung. Ich fühlte, ich taumelte an den Rand, ich wandte die Augen ab. Da ein wirres Gemurmel menschlicher Stimmen. Da schmetterte es laut wie aus vielen Trompeten. Da dröhnte es rau und grollte, als wären's tausend Donner. Die feurigen Wände wichen zurück. Ein ausgestreckter Arm packte den meinen, da ich von Ohnmacht umfangen in den Abgrund stürzen wollte. Es war der Arm von General Lasalle. Die französische Armee hatte Toledo erobert. Die Inquisition war in den Händen ihrer Feinde.